Ich bin frei, aufzubrechen, bin so frei, alte Zelte abzubrechen. Ich bin frei, aufzustehen und zu gehen. So viele Tage, so viele Stunden habe ich verlebt, habe mich mit Gedanken nur an dich festgeklebt. Zu viel geträumt und vergessen aufzuwachen, doch nun ist es Zeit, mich aufzuraffen. Ich bin frei, aufzubrechen, bin so frei, alte Zelte abzubrechen. Ich bin frei, aufzustehen und zu gehen. Kein Blick zurück, nur ein Gruß ans alte Leben. Ich bin bereit, all das Alte aufzugeben. Es ist Zeit, neue Wege zu finden, sich von alten Lasten endgültig zu entbinden. Ich bin frei, aufzubrechen, bin so frei, alte Zelte abzubrechen. Ich bin frei, aufzustehen und zu gehen. Ich hab so lange Tage drüber nachgedacht, schlug mich durch so manche schlaflose Nacht, stets versucht, es allem recht zu machen, doch nun, haha, ich packe meine Sachen. Ich bin frei, aufzubrechen, bin so frei, alte Zelte abzubrechen. Ich bin frei, aufzustehen und zu gehen. Die Ketten gesprengt, bereit aufzubrechen. Ich schenke euch ein letztes Lächeln. Ich bin frei, aufzubrechen. Ich bin frei, alte Zelte abzubrechen. Ich bin frei, aufzustehen und zu gehen.